drei waren wie Brüder, aufgewachsen im gleichen kleinen Ort. Und als der große Krieg kam, riss er uns mit sich fort. Als Freiwillige an der Ostfront schworen wir uns feierlich, uns nie zu trennen in Not und Gefahr. Helmut, Wilhelm und ich. Und dann kam der Tag, da starb Helmut irgendwo im tiefen Russland. Das Holzkreuz stand nur ein paar Tage, sein Grab ist heute unbekannt. Er war so müde vom langen Marsch durch die kalte Winternacht, unter einen Baum gesetzt und eingeschlafen, nie wieder aufgewacht. Helmut und Wilhelm, könnt ihr mich hören? Nur für euch sing ich dieses Lied. Ich hoffe, ihr seid jetzt an einem Ort, wo es keine Tränen gibt und keinen Hunger und keinen Schmerz, keine Kälte, kein feindliches MG. Dafür einen Platz am Tisch der Helden bei der großen Armee. Und dann traf es Wilhelm, ein Geschoss zerriss ihm das Bein. Noch heute hör ich ihn in der Nacht nach seiner Mutter schreien. Im Fieberwahn erschien sie ihm, strich zum letzten Mal durch sein Haar. Sie hat nie erfahren, wie furchtbar lang sein Sterben war. Helmut und Wilhelm, könnt ihr mich hören? Nur für euch sing ich dieses Lied. Ich hoffe, ihr seid jetzt an einem Ort, wo es keine Tränen gibt und keinen Hunger und keinen Schmerz, keine Kälte, kein feindliches MG. Dafür einen Platz am Tisch der Helden bei der großen Armee. Sitz ich hier als alter Mann nach so langer Zeit, und ich hoffe, ihr könnt mich hören, wo immer ihr auch seid. Wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, dann wünschte ich mir, ich wär damals mit euch gefallen und säß jetzt nicht so einsam hier. Helmut und Wilhelm, könnt ihr mich hören? Nur für euch sing ich dieses Lied. Ich hoffe, ihr seid jetzt an einem Ort, wo es keine Tränen gibt und keinen Hunger und keinen Schmerz, keine Kälte, kein feindliches MG. Dafür einen Platz am Tisch der Helden bei der großen Armee. Helmut und Wilhelm, könnt ihr mich hören? Nur für euch sing ich dieses Lied. Ich hoffe, ihr seid jetzt an einem Ort, wo es keine Tränen gibt und keinen Hunger und keinen Schmerz, keine Kälte, kein feindliches MG. Dafür einen Platz am Tisch der Helden bei der großen Armee.